Sie hören Aussagen von vier Passanten, die sich bei einem Straßeninterview zu der Frage Sommerurlaub lieber am Meer oder besser in den Bergen äußern. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 1 bis 4 richtig oder falsch sind. Korrigieren Sie die Aussagen, die falsch sind. Schreiben Sie die korrigierten Varianten in ganzen Sätzen. Hören Sie nun die Aussagen 1 bis 4. Sie hören jeden Text einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 4. Dazu haben Sie 25 Sekunden Zeit. Meer oder Berge? Für mich auf jeden Fall das Meer. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich als Kind jeden Sommer bei meinen Großeltern in Kiel verbracht habe. Das Haus meiner Großeltern ist nur 3 Minuten zu Fuß von der Ostsee entfernt und der Strand war für mich damals wie ein riesengroßer Sandkasten. Heute gehört das Meer für mich deswegen einfach zu einem richtigen Sommerurlaub dazu. Trotzdem ist es aber nicht so, dass ich etwas gegen die Berge hätte. Ganz im Gegenteil, ich kann diese Landschaft auch sehr genießen und im Winter fahre ich gerne Ski. Aber wie gesagt, das gilt für den Winter. Im Sommer gibt es nichts Besseres für mich, als barfuß durch den Sand zu laufen. Tja, da fragen Sie den Richtigen. Wenn ich denn mal einen Sommerurlaub hätte. Wissen Sie, ich bin selbstständig und in der Tourismusbranche tätig. Der Sommer ist für mich die Hauptsaison. Da kann ich nicht einfach so wegfahren und gemütlich unter Palmen sitzen. Wenn ich aber die Wahl hätte, würde ich mich am liebsten irgendwo auf einer Berghütte verstecken. Am besten weit weg von den ganzen Touristenwegen. Das wäre mein Traumurlaub. Naja, für mich müsste die Frage eigentlich eher lauten, Berge oder Berge? Denn eine Alternative kenne ich gar nicht. Für mich sind die Berge einfach ein Symbol der Freiheit und ein Synonym für Freizeit. Auch wenn ich in der Stadt wohne und unter der Woche oft spät nach Hause komme, gehe ich abends mindestens 2 oder 3 Mal in der Woche in die Kletterhalle. Das entspannt mich total. Und dann kann ich mich am nächsten Tag viel besser auf mein Studium konzentrieren. Und sobald ich 2 Tage frei habe, suche ich mir irgendwo draußen gleich ein paar Felsen, auch wenn es vielleicht nur eine kurze Klettertour wird. Das Gefühl, ganz oben auf einem hohen Berg zu stehen, auf den Kletterweg unter mir zu sehen und vor allem die Natur um mich herum zu erleben, das ist für mich das Schönste überhaupt. Darauf will ich auf keinen Fall verzichten. Und das Meer? Bisher habe ich nur einmal einen echten Strandurlaub gemacht. Meine damalige Freundin hatte mich zu einer Pauschalreise auf Mallorca überredet. Aber damit fing das Ende unserer Beziehung an. Ich verbinde mit dem Meer also keine schönen Erinnerungen. Meer oder Berge? Och, mein Gott, mein Mann und ich haben uns vor Jahren geeinigt, dass wir den Sommerurlaub immer abwechselnd am Meer und im Gebirge verbringen. Ich mag beides, aber mein Mann war am Anfang nicht ganz glücklich mit dieser Regel. Er ist in Südbayern aufgewachsen und kannte bis zu seinem Studium nur die Berge. Mit der Zeit hat er aber gelernt, dass es auch eine Welt außerhalb der Berge gibt. Zurzeit macht er sogar einen Tauchkurs. Im letzten Sommer waren wir am Roten Meer und haben ein paar Stunden Schnuppertauchen gebucht. Das hat ihm echt gefallen. Was mich angeht, bin ich grundsätzlich für alles offen. Ganz egal, ob es nun eine Wanderung, eine Fahrradtour oder eben das Tauchen ist. Hauptsache, der Urlaub ist irgendwie aktiv.